lustig zu, immer lustig zu. Hey, hey, hey! Schöne Mädels haben oben raus unseren Kaiser Frank in der Winterstadt. Ist ein lustiger Mann, reden kommen hat. Und im Trum tralala und am Fallera und am Fallenio Fallera. Unserem Rembel dem Bell, unserem Hokoko, unserem Fallenio Fallera. Unserem Trum tralala. Unserem Fallere, unserem Fallere, Fallera. Unserem Rembel, dem Bels, unserem Hockokok. Unserem Fallere, Fallera. Unser Kaiser Frank in der Winterstadt ist ein lustiger Mann, wenn gesoben hat. 36 Schnäppchen auf der aller Tag und sein Leben ist sehr gut, wenn er will. Wenn ich Kaiser wär, tät ich so regieren, dass der alle Weiber müssen Ochse führen. Und im Trum tralala und am Fallera und am Fallera. Zum Rembel, dem Bell und zum Hokoko.